Der Bau der Lümmelstraße in der DVRK ist zu fast 80% beendet. Tausende Wohnungen sind fertiggestellt. Der Bau der Gelände von großer Fläche und der umfangreichen Infrastruktur ist zu Ende gegangen. Und der Innenbau von öffentlichen Gebäuden und Dienstleistungsnetzen ist in der letzten Phase. Die baubeteiligten Einheiten und Organe legen Hauptgewicht auf die Lieferung der Endbaumaterialien, führen leistungsfähige Maschinen und Geräte, die sie entsprechend der Besonderheit der einzelnen Bauobjekte selbst entwickelt haben, aktiv in die Arbeit ein und gewährleisten gleichzeitig die Geschwindigkeit und Qualität der Bauarbeit.